Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 3, 227 an Goethe. Hier sende ich Ihnen Körners Brief, der bei der Unbedeutenheit und Flachheit des gewöhnlichen Urteils ein recht tröstlicher Laut ist. Senden Sie ihn mir, sobald Sie ihn gelesen, zurück. Ich habe mir nicht gemerkt, wie viel Exemplare der Horen von jedem Monat und jeder Sorte ich Ihnen gestern gesendet und kann darum heute den Rest nicht nachsenden. Humboldts schrieben neulich, dass sie mit Ende dieser Woche von Berlin abreisen, sich unterwegs 10 Tage aufhalten und etwa den 1. November hier eintreffen würden. Von den Xenien habe weiter nichts erfahren. Schlegel, der wieder angekommen, war zu kurze Zeit in Leipzig, da er auch einen Abstecher nach Dessau gemacht, um viel erfahren zu können. Bei seiner Zurückkunft von Dessau, sagt er, hätten sie schon sehr in Leipzig rumort. Ich höre, dass man unter anderen auch die Herzogin in W. unter der zierlichen Jungfrau versteht. Das Xenion, Wieland, wie reich ist dein Geist, etc., halten einige für eine Satire auf Wieland und auf die neue Ausgabe und so fort. Leben Sie wohl, man unterbricht mich. Jena, den 18. Oktober 1796, SCH.